Fastfood-Kette Burger King reagiert auf die Ekelvorwürfe in einer RTL-Reportage. Zwei Restaurants wurden vorübergehend geschlossen. Seit Freitag seien unter anderem Teams für Lebensmittelsicherheit im Einsatz, teilte Burger King mit. Die beiden Läden des betroffenen Franchise-Nehmers würden erst wieder öffnen, wenn die Missstände behoben sind. In der Reportage war unter anderem aufgedeckt worden, wie Mitarbeiter abgelaufene Lebensmittel verarbeiteten. Nach einer Schlammlawine im Norden Afghanistans werden hunderte Menschen vermisst. Ein ganzes Dorf sei mitgerissen worden, berichten Behörden. Die Zahl der befürchteten Todesopfer schwankt zwischen 250 und mehr als 2000. Die Lawine sei von schweren Regenfällen ausgelöst worden. Rettungsmannschaften sind bereits im Einsatz. Der FC Bayern München bekommt am Abend einen neuen Präsidenten. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll Karl Hopfner zum Nachfolger von Uli Hoeneß gewählt werden. Der war nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zurückgetreten. Der 61-jährige Hopfner war zuletzt Vizepräsident des FC Bayern. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom Badeparadies Schwarzwald in Titisee. Entspannung unter Palmen und spektakuläres Rutschvergnügen. Willkommen im Urlaub im Badeparadies Schwarzwald in Titisee. 3 nach 7, hallo liebe Autofahrer. 2 Blitzer, Ortsausgang Gutach, kurz vorm Bahnübergang und B36, Rastatt Richtung Karlsruhe, Höhe Domersheim Nord. Gute Fahrt und viel Spaß mit Charlie. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste, fabelhaft schönste Tanzmann schwingt. Bring back. I can do it on my own. All that I sacrifice, I don't need anymore. Yeah, I can. mir sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Hey, hört mal her. Jetzt kommt die Kriegen wir Geld, wenn wir ein Auto kaufen? Na, weil wir bei Peugeot sind. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Den Peugeot 208 gibt es jetzt schon für 99 Euro im Monat und mit 2000 Euro Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Wow, habt ihr tolle Trauringe. Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Wir fahren an, wir fahren rechts ran. Wir fahren spazieren. Wir fahren früh und spät. Und gerne. Wir bei Shell fahren Auto genau wie Sie. Darum wissen wir, was Ihnen Freude macht. Shell ClubSmart belohnt Ihre Treue mit Top-Prämien. Jetzt Shell ClubSmart-Karte holen und extra Punkte kassieren. Braukultur der Ortenau. Ein Bier aus der Familienbrauerei Bauhöfer. Ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis in Gold. Mit den unverkennbaren Bierspezialitäten. Seit über 150 Jahren in der guten Gastronomie zu finden und in der Region zu Hause. Jetzt aktuell. Ulmer Keller Nummer 5. www.ulmer-bier.de. Wenn es zu spät für Frühstück ist oder zu früh für Mittag oder du gerade Zeit hast oder mal wieder keine Zeit ist oder wenn du warten musst oder wenn du nicht mehr länger warten willst. Die gehen eigentlich immer. Jetzt neu bei McDonald's unsere frischen Duos. Ein McBaguette oder ein McWrap mit mittlerem Getränk für nur 3,99 und verbindliche Preisempfehlung in 6 leckeren Varianten. Willkommen bei McDonald's. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Es gibt Kenner, die wissen, dass es im Kinzigtal ganz besondere Orte gibt. Zum Beispiel die Zeller Keramik. Bekannt für das beliebte Hahn- und Henne-Motiv oder die Dorotheenhütte mit edelsten, mundgeblasenen Glaswaren sowie exklusive Marken wie WMF, Steiff und Hutschenreuther. Werden auch Sie zum Kenner und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen. In der Zeller Keramik in Zell am Harmersbach und in der Dorotheenhütte in Wolfach. Wo feine Tisch- und Wohnkultur zu Hause sind. Netto Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Merci, die 400-Gramm-Packung für nur 3,88 Euro. Und Mövenpick Kaffee, Crema oder Espresso, die 1-Kilo-Packung für nur 8,50 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Die Hitradio Ohr Partynacht kommt nach Zell am Hammersbach. Eine Nacht, 11 Locations, Party überall. Samstag, 10. Mai 2014. Los geht's um 19 Uhr. Großes Open-Air-Konzert auf dem Kanzleiplatz mit der Zeller Kultband Die Seppen. Jede Menge neue Künstler. Ab 21 Uhr in den Lokalen. Infos und Gewinnspiel auf www.hitradio-ohr-partynacht.de. Tickets gibt's in allen teilnehmenden Locations und auf reservix.de. Immer noch nicht genug gefeiert? Weiter geht's am 17. Mai beim Aachener Nightlife. Welcome to the modern world. It began in the future. Bring the noise! Stop New York! Hallo Nachtschwärmer! Noch härter. You non-stop music. Seid ihr bereit? Nimm mich jetzt auf, wenn ich miete wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. are about to witness non-stop music. Danach schon wärme jede Menge Spaß. Musikwünsche, Grüße. Und natürlich musikalische Spezialitäten. Bis zum Abwinkeln. Die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Hitradio. Echt stark. Action Pack. Freitags. Happy people. Happy people. Happy people. Happy people. Happy people. So richtig in die 90er Schiene, ja? Wie vergangene Woche. Aber heute werden wir auch ein paar harte 90er noch bringen. Sing Halleluja. Der Bayer würde sagen, Luja, Sorge. Soll ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Tanze mit mir in den Morgen. Da hilft nur eins. Volle Power mit. Give me something to dance, dance. Nichts für Weicheier. Wieder hierher, mal meine Wand an, schwarz, bin müde und krank, lieg flach, glotz mich in mein Grab, Geier auf dem Dach, warten auf Haas. Ruf mich nicht an, ich bin tot, meine Haut grün, die Augen rot, lad mich nicht ein, denn da wo ich hingeh, regnet es bloß, die Wand ist lang und zu hoch, der Rahmen tief und zu groß, doch irgendwo aus dem Nichts ein Blick, für den es sich lohnt. Glanz. Du machst mich wieder ganz. Drück dir mein Herz in die Hand. Baby, nimm es als Pfand. Komme jeden Tag, besuche dich. Alle in deinem Kiez verfluchen mich. Steh in deinem Hof, sing schiefes Lied. Das Haus tot, Buria fliegt im Beat. Aus dem Nichts wurde schwarz und bunt. Aus dem Platz an der Bar wurde Haus und Hund. Du bist schön, ich geh der Sache auf den Grund. Und dein Bauch wird rund. Baby, geh mit mir raus ans Licht. Ich glaube an Gott, denn er baute dich. Ausgerechnet ich bin im Garten Eden. Diese Braut, dieser Arsch, dieser Tat, dieses Leben. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Das ist aber viel. Just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. You, madam, make me gears and stand up and raise my thumb. She's a loaded gun. Me down for my brain is gone. If no savior come, I'm gonna burn my hand. Some guys wanna spy out and tell it. My wife's gonna cry out and yell it. The dogs will sniff it and smell it, retell it, and the press gonna buy it and sell it. So sit down and please let me go. Raise the dim up when the lights are too low. In this thriller, I can't leave the field as a winner. So better watch out, Mr. Dell. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling. Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel.

But if you close your eyes. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? But if you close your eyes. Ja, wir haben gleich mal den richtigen Drive hier drauf heute wieder am Freitag. 1936, hallo Nachtschwärmer. FM. Was meint ihr? Absoluter Wahnsinn, ha? Zwei Legendäre in einem Song. Into this world we're born. The Doors und Shocking Blue. Das ist der Freitag hier. Let's go, the weekend is up. Number one, bullet of the week. Until you wake up Saturday afternoon. Verdammte Hits seit 25 Jahren im Biss. Styles bereits seit den 80er Jahren. Keine Live-Shows, Live-Spektakel. Und Leute, unser Name fällt, denn kein Mensch mehr an Marvel-Helden. Frag mich, was sie von das für euch tun können. Frag mich, was sie für das alles tun können. Nein, nicht. Nur dastehen und zuhören. Was ist? Mit abgehen und zudröhnen. Frag mich, dass es irgendwann mal aufhört. Frag mich, dass wir irgendwann mal aufhören. Mach mit, wenn am Ende das Haus brennt. Mach mich, wir können morgen früh ausfällen. Zeit. Fantastisch. Sind wir mit euch unten? Täglich 25 Stunden. Zeit los. Wie die Fantas immer aussehen. Zeit los. Wie die Fantas wieder drauf sind. Weit vor. Auf keinen Fall hier aufgeben. Live-Show. Zwanghaftes Auftreten. Heiß froh. Wenn wir wieder aus dem Haus sind. Mein Gott. Es gibt Schlimmeres da draußen. Scheint so. Als wäre es jetzt schon amtlich. Ein Tor. Auf die nächsten 25. Fantastisch. Wieder ganz frisch. Twenty Five Years und die fantastischen Vier. Fanta 4, ja. So, wir machen jetzt einen kleinen Cut nach Tremor. Wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Unterbrechung. Oh Mann. Offizielle Teepause. Wahoo! Mehr nach der Werbung. Hitradio Ohr präsentiert die größte Monster Truck Show Europas am 4. Mai um 15 Uhr auf dem Realparkplatz in Bühl-Fimbuch. Vollgas mit 10 Monster Trucks, Autocrash, Feuerstunts und vielem mehr. Mit am Start und absolutes Highlight die Original-Stunt-Crew von Alarm für Cobra 11. Tickets am 4. Mai auf dem Realparkplatz in Bühl-Fimbuch. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Ich habe für meine Verdauung schon viel probiert. Alles umsonst. Aber jetzt mit Bad Niedernauer Römerquelle geht es mir endlich gut. Dieses Heilwasser hilft mir wirklich und bringt meine Verdauung in Schwung. Probieren Sie es aus. Es wirkt. Bad Niedernauer Römerquelle. Natürlich wirksam für eine gesunde Verdauung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen.

And we cried and we laughed and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Das ist die Party ins Wochenende. Und es ist ein Albtraum, wenn Charlie Harper sagt: Haben Sie heute Nacht noch was vor? Ja, dann ist man verloren. Ich habe mal einem Date meine Karte gegeben, damit sie meinen Wagen volltankt. Und auf meiner nächsten Abrechnung war eine Brustvergrößerung und eine PlayStation 3. Und mit beiden durfte ich nie spielen. Ja, genau. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder. Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's Entertainment. Das ist ja unglaublich. All along program, you have to realize that there will be no return. Da ist der Computer. Aktiviere Taktportal. Schalte ein. Freitag. Hitradio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Bodenkontrolle, dreh die Lautstärke auf Maximum. Auf Maximum. Hey! Take it out. Genau 20 Uhr. Ja, hier läuft Robin Tiki, allmächtig. Spezial nur für Nachtschwärmer. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut durchgeknallt. machen am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. Ja, Black Pearl, One Day, so heißt dieser Song. Wer irgendwas zu vermelden hat, studio@hitradio-ohr.de. Das ist die Mailadresse für das Studio und die erreicht mich am ehesten. Und ich sage alle, die sich noch zugeschaltet haben, hallo Nachtschwärmer. Action pur, ohne Netz und doppelten Boden. Durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bandi! Keine Sorge, alles ist cool. Ja, unfassbar. Ja, super. Yeah! Labyrinth. Gentlemen, this is something they call a groundbreaker. So let me first apologize to the shots and the tires for your makeup. Cause I'll make you ugly as soon as it drops, we're on a rampage. Bottles popping off before you know it. There's rubble in dust cause we'll be fucking it up. Somebody say, you better run! Yeah! I predict an earthquake up in here. Say yeah! Ladies and gentlemen, what you're about to witness is no illusion. And now we got the bass banging from here to Buckingham Palace. They're all moving. Hey Simon, we're fucking them up, turning them psycho. Everybody rock, let's bring the house down to rubble and dust, cause we'll be fucking it up. Somebody say, you better run! Yeah! I predict an earthquake up in here. Say yeah! Ja, da ist die turnierste Grüße fällig. Die Star Wars Gruppe. Star Troops Ottenau. Sollen gegrüßt werden. Heute ist Spieleabend. Monopoly. Spielen die heute? Aha, Erl, hast gehört. Ach, Monopoly habe ich früher geliebt. Mach so viel Geld, wie es geht und schick die anderen in den Knast. Für jeden Luxuspuff, den du errichtest, kannst du eine Kirche einreißen. Erl. Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. So, Incorporated. Frankie Goes to Hollywood und Yellow.

Ja, mit mächtigem Power ins Wochenende. Playing all of today's best music. The best music. Waking up. Are you ready to party? Yeah. Here comes the night's entertainment. Ja, kurz vor 8:30 am Freitagabend. Ja, Al, hast du es gewusst? Letzte Woche war ja mit deiner Tochter aus. Aha. Das ist ja toll. Meine Tochter ist aus mit einem Zombie. Ja, ich bin kein Zombie. Komm, stell dich mal den Leuten da vor. Al Bundy, Poke High, 4 Touchdowns in einem Spiel. 4 Touchdowns, genau so ist es. Mein Name ist Al Bundy. Wissen wir, Al, dankeschön. So, Leute, schön, endlich wieder Wochenende, alle am Start. Jetzt wollen wir mal sehen, was so alles in der Ordnung noch abgeht. Heute mit Orbeats kommen und ordentlich abfeiern. Das geht heute im Bergwerk in Elgersweier. Dazu gibt es einige Gewinnspiele und Aktionen. Ab 21 Uhr. In Rentchen die volle Dosis Thrash Metal gibt es heute in Come In. Dort rocken heute mehrere Bands. Im Luftlar ist heute wieder Black Attack, die große Hip-Hop-Party in der Region. Mit DJ Soso Fresh um 22 Uhr. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Und für die ersten 50 Gäste gibt es Sektempfang. Heute. Malocca-Stimmung gibt's heute im Fernweh, sag ich mal. Fernweh in Baden-Baden. Da kommen heute Jörg und Dragan, die Autohändler von RTL, mit ihrer neuen Show. Boing, boom, tschak. Boing, boom, tschak. Ja, das ist Rofo, wer kann sich noch erinnern? Ein Remix. Morgen im Milieu in Haslach steigt Zirkus Abigalli. Die Abi-Party des WGs in Hausach. Für den richtigen Sound ab 22 Uhr sorgt Hitradio-DJ Uwe Karsten. Und im Loft heißt es morgen Catch the Star. Diesmal mit The Fresh Prince of Bel Air. DJ Jesse Jeff. Ist das der aus? Nein, wirklich. Taghaft. Was gibt's noch? Morgen Samstag in Welchensteinbach. Baden Media Ü30 Party. Dann gibt's Black VS Main im Billardcafé Offenburg. Und im New Life in Riegel eine Selfie-Party. Und im Elektronik-Zirkus Offenburg, der Club Elektronik-Zirkus. Okay. Oh, da habe ich was vergessen. Freitag im Merlin. Ladies Night Spezial mit Verlosung. Also, nach schon mal, es wird nicht langweilig. Es geht ab. Ja, das ist ja noch besser. XXXL. Dreier Stecker auf Zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Here we go again. Also Linkin Park hören wir auf jeden Fall hier raus, ha? Ja. Ja, das ist der Freitag. Knallhart. Sternzeit 9521,6. Wir bringen euch in das unentdeckte Land. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Der heißeste Start ins Wochenende. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin. So ist es. Und jetzt kommt ein besonderer Wunsch hier. No one will stop. Tip Squad DJ Zone. Go in. Aber Spezial. Thank you. Aber Freunde, alles da? Die doofe Witze-Ecke. Zwischendurch. Die doofe Witze-Ecke. Opa Krause kommt in die Drogerie und verlangt 99 Kondome. Die Verkäuferin schlägt ihm vor, doch gleich 100 zu nehmen. Empört sagt Opa Krause, ja, sehe ich denn aus wie ein Triebtäter? Aber nein, ja. Er anerkennend zu ihr. Oh Schatz, das ist aber eine schöne Bluse. Die hätte ich noch gar nicht an dir gesehen. Sie stimmt. Ich habe sie auch erst gestern auf dem Rücksitz deines Autos gefunden. Da kommt dann einer in Erklärungsnot. Ja, das ist der Freitag bei Hitradio. So, das langt jetzt mit der Lacherei. Danke, aufhören. Er läuft nämlich aber. Ruhe. Das gibt's doch nicht, hä? Ah, endlich. Dankeschön, das war jetzt 10 Minuten aber Spezial. Und gleich kommen wir zu unserer Werbung. Es gibt Kenner, die wissen, dass es im Kinzigtal ganz besondere Orte gibt. Zum Beispiel die Zeller Keramik, bekannt für das beliebte Hahn- und Henne-Motiv. Oder die Dorotheenhütte, mit edelsten, mundgeblasenen Glaswaren sowie exklusive Marken wie WMF, Steif und Hutschenreuther. Werden auch Sie zum Kenner und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen. In der Zeller Keramik in Zell am Harmersbach und in der Dorotheenhütte in Wolfach, wo feine Tisch- und Wohnkultur zu Hause sind. Rauschen klingt so wunderbar. Im Sommer am Meer, aber nicht im Radio. Digitalradio mit höchster Klangqualität, einer unglaublichen Programmvielfalt und kinderleichter Bedienung. Digitalradio. Zeit für was Neues. Alle Infos dazu unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Vorspiel. Die exklusiven Live-Konzerte mit Hitradio Ohr. Am 6. Mai einfach näher dran an Max Giesinger. Erleben Sie den Voice of Germany-Finalisten bei einem exklusiven Unplugged-Konzert im Freiraum Offenburg. Das Hitradio Ohr Vorspiel mit Max Giesinger. Mit freundlicher Unterstützung von Emsa. Achtung! Gewinnen Sie Ihre Karten für diesen Event bei Hitradio Ohr und in Ihrer mittelbadischen Presse. Wir fangen früher an, lassen unseren Kaffee stehen, machen keine Mittagspause, dafür alles richtig, gehen später nach Hause und alles nur, damit es auch fix geht. Fix, Ihr Stuckateur der Region für Wärmeschutzputz, Trockenbau und energetische Gebäudeoptimierung. Fix, bestes Handwerk, alles aus einer Hand. www.fixgmbh.de. Wir bringen's auf den Punkt. Maximum Clubbing, die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hitradio Ohr präsentiert die größte Monster Truck Show Europas am 4. Mai um 15 Uhr auf dem Realparkplatz in Bühl-Fimbuch. Vollgas mit 10 Monster Trucks, Autocrash, Feuerstunts und vielem mehr. Mit am Start und absolutes Highlight die Original-Stunt-Crew von Alarm für Cobra 11. Tickets am 4. Mai auf dem Realparkplatz in Bühl-Fimbuch. Manche Dialekte sind einfach nur sexy. Was heißt? Drehen wir ein Bächli zusammen oder noch besser, ein ganzer Fluss. Wir können miteinander tanzen, aber lass deine Hände bieder. Menschenskind hab ich ein Prägel im Gesicht. Will ich zu viel gesoffen hab halt. Jeden Montag neu. Charthits und Popklassiker auf gut Badisch. Unsere Übersetzung charmant sympathisch. Natürlich auch im Podcast auf hitradioohr.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag. Und heute heißt die Überschrift gestört, aber geil. Und zwar sind zu Gast Nico Wendel und Spike Dee. Die haben mal den Sputnik Spring Break 2012 gewonnen im Osten. Da sind sie bekannt, da kennt jeder und die wollen jetzt hier das Gleiche machen. Die passende Mischung aus melodischem Tech und Deep House gepaart mit hausigem Main Time. Das ist ihr Set und das ist heute Abend. Wer mit Sonnenbrille kommt auf der Nase, 10 Euro Bonusverzehr bis 23.30 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag Hip-Hop Saturday. Auf zwei Floors, the best of Hip-Hop on R&B. Wieder eine heiße Bottle-Aktion und im Smokers Tower gemischte Musik. Geht auf die Seite vom Codex, codex-club.de. Da seht ihr Näheres. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er seid gegrüßt, Nachtschwärmer. Es ist Zeit. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Ein bisschen 90er Spezial. Ja, wollen wir mal schauen, was Mädels da sind. Hallo Charlie, wir grüßen dich wie letzte Woche aus Schwanau. Mach weiter, so, das mache ich. Petra und Markus. Übrigens, dafür hatte ich kein Geheimnis. Petra und Markus waren alle in der Gegend wohnen. Da ist was in Planung, da kommt was. Eine Veranstaltung mit Charlie 2000. Wir machen ein Revival da unten. Da war ich ja in den 90ern. Ohne Ende unterwegs. Vermutlich in Riegel wird das sein. Jetzt kommen die Bandys wieder. Was ist los? Du warst toll, Al. Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon, Al. Weißt du, ich glaube echt ganz echt, dass wenn du ein bisschen üben würdest, du richtig gut werden könntest im Sex. Och nein, da hat's mir schon Spaß gemacht, Peggy. Als Achselhöhlen sind das Tor zu einer anderen Dimension. Ja. Du bist ein echter Totalschaden. So ist es. All hits, all the time. Power Station. Welcome, Program. Lennart. Mein Leben wäre viel einfacher, wenn ich ein gewalttätiger Soziopath wäre. Wer hat Lust auf eine Party? Aber ja, in dem Fall erkläre ich hiermit die laufende Woche zur Partywoche. Hurra, Baby! Party! So, Leute, Vollgas! Yeah. absoluter Wahnsinn. Ne? House of Pain, Green, Ozzy Osbourne und AC/DC. Alles da drin in diesem Zusammenschnitt. Wahnsinn! 21.03 Uhr am Freitagabend. Ein affengeiles Programm. Hi! Eine schöne Frau? So eine schöne Frau an? Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt habe. Licht aus. Spot an. Thank you. Ja, das war ein kleiner 90er-Nachschlag. Disco Limits. Total beknackt. Here we go. Heart hitting, floor moving, bass kicking, house grooving, pot smoking, trance invoking, no denying, electrifying, crowds jumping, electros pumping, beat dropping, champagne popping, perfect blending, never ending. Yeah.

heutige 80er Spitzentitel. Wer kann sich erinnern? Die Flirts. Passion. Passion. Ja, die wenigsten werden sich erinnern können. Mein Freund Al natürlich auch nicht. Damals Spertelby, Tony Orlando, glaube ich, ha? Uhr 23 an Freitagabend. Atmosphäre und Leben pur. Jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf jeden Fall. Ich fang ab. Ach, mach doch die Klappe zu. We could be together, walking on, walking on the super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Radio. Einfach näher dran. Mind the play. Fire me a bolt. Original selector. Take me to the matador. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bullets and the rain, you need all the help you can. And the mariachi sings with the lonely mandolin. See those people shout out loud. Give me more and give me more. And I'm thinking to myself, take me to the matador. Bring them all sexy gals them inside. Jeffries, huh? Take me to the matador. Hey! Halb zehn am Freitagabend. Super stark, hä? Eine Spaßversion. Ha? Pavarotti, O Fasole Mio. Die doofe Witze-Ecke. Genau. Im Kinzigtal. Ein reicher Bauer, ist ein paar Jahre her, ist beim Arzt. Guter Mann, Sie sind jetzt 92. Ihre Freundin ist 27. Da kann jeder Sexualkontakt zum Tode führen. Worauf der Bauer meint, ja gut, dann stirbt sie halt. Dann stirbt sie halt. Okay, einer haben wir noch. Zwei Lesben treffen sich in der Pause. Fragt eine, was hast du heute zum Essen dabei? Eine Gurke. Willst du was abhaben? Nee, nee, lass mal stecken. Das ist ja nicht normal. Ja, das ist der Freitag bei Hitradio. Hey! 100%ige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle nach dem Schweinerein. Was für ein Albtraum. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Oh yeah. Na los, die Power-Taste. We start. Ja, Bingo-Players und ein paar andere. 21.37 Uhr. Hallo und willkommen. Ja, mein Schufelkopf hat sich zurückgezogen, da ist mir auch gerade egal. Was geht, Mann? Gut, das klingt anders. Mach mal lauter. Alter, das ist echt verrückt. Oh, Mann. Spitzenhit. Camouflage. Wochenlang mal die Nummer 1 gewesen. So, jetzt schauen wir mal, was in der Ortenau veranstaltungsmäßig abgeht. Da habe ich wieder so eine richtige Zettelwirtschaft. Heute in Merlin. Ladies Night. Frauen bis 23 Uhr Eintritt frei und Glas Sekt 2,50. Und da gibt es noch kurze. Eine Sonderaktion. Kurze. 10 kurze, 10 Euro. Oh. Dann mit Orbits kommen und ordentlich abfeiern. Das geht heute im Bergwerk in Ilgersweier. Das Hitradio Promo Team ist auch dort mit Gewinnspielen Aktionen. Am 21 Uhr. In Rentchen die volle Dosis Thrash Metal. Im Come-In. Im Luftla ist heute Black Attack. Die große Hip-Hop-Party in der Region. Mit DJ So Fresh. 22 Uhr bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Für die ersten 50 Gäste gibt es Sektempfang. Malocco-Stimmung gibt es heute im Fernweh in Baden-Baden. Da kommen heute Jörg und Dragan, die Autohändler von RTL. What counts is us, no matter what will be. Just this naivety. Dann morgen im Milieu Haslach steigt Zirkus Abigalli. Abi wie Abi-Party des WGs in Hausach. Für den richtigen Sound sorgt ab 22 Uhr Uwe Carsten, Kollege Uwe Carsten. Im Loft heißt es morgen Catch the Star. Diesmal mit Fresh Prince auf Bel Air, DJ Jesse Jeff. Der muss aber dann auch schon älter sein, wenn der da bei der Serie dabei war. Egal. In Welchensteinbach, Baden, Media Ü30 Party, morgen Samstag. Black Forest Man im Billardcafé Offenburg. Selfie-Party im New Life in Riegel und Elektronik-Zirkus im Club in Offenburg. Ah, göttlich, Camouflage, hä? Ja! Let's get ready to rumble! Oh my God! Yay! So, wir hatten ja schon oft Remixe und Mashups mit Faithless. Aber jetzt ganz neu mit Justin Timberlake mal eine Version. No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. I kinda noticed something went right in your colorful face. So fine. If it's up to me, your face will change. If you smile, then that should set the tone. Just be limber. And if you let go, the music should hold your bones. Just remember. Sing a song with me. Ain't nobody love you like I love you. You're a good girl and that's what makes me trust you. You're sick of the same thing. They say so and so is dating. Love you or they're hating. When it doesn't matter anyway. Cause we're here tonight. Thank you.

im Codex. Zwei Floors, best in Hip-Hop und R&B-Sounds. 100% Black. Und im Smoker Tower mixed. Gemischte Musik. Dann gibt's die Battle-Aktion all night long. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Wow! Geil! Charlie 2000. Geil ist geil, Lachschwimmer! Volle Power mit Charlie 2000. Give me some the dance. Cool. Nichts für Weicheier. Schauen, was da reinkommt. Ah, Mädels. Hallo, Carsten Schneider aus Karben, aus Hessen. Der grüßt. Die Grüße gehen zurück, danke. Dann schickt mir einer da eine Mail per Handy mit einem Song, mit einem File, aber ich kann das hier nicht abhören, mein Freund. Wahrscheinlich wünscht er sich den Titel, der da drauf ist. Tut mir leid, im Studio kann ich das nicht abhören. Right now. If it had not been for love, everything that is in this world would not exist. We need to understand. Ja, 2 Minuten vor 22 Uhr am Freitagabend. Oh, die Tochter von meinem Freund Al Bundy, dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten, ist hier. Hey Kelly, ich denke, du bleibst hier, du wirst mit mir noch ausgehen. Zwei so Typen kämpfen heute um mich am Güterbahnhof unten. Weißt du, es würde sich echt nicht gut machen, wenn ich da nicht hingehe. Ach komm, ich hab mich so gefreut, dass du mit mir ausgehst, Kelly. Ach nein, das kannst du nicht machen. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Jetzt kriege ich einen Arschtritt, danke Kelly. Attenzione! Jetzt machen wir Spezial, Italo-Spezial. Nur für einen Nachtschwärmer. My mind. I'm yearning for a situation, hypnotized by your temptation. If you need someone to talk to, and there is no one you can walk to, give me a call and I'll be there for you. I wanna care. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. We'll be right back. does the pain go on? A time has come to tell the truth. I got to know who's the one you choose. At first I didn't like the guy, but I don't care cause I'm saying goodbye. You call it new, I call it old. I feel that I am sold. Whistle Baby. Ach, schön, mal besuch mich doch bitte bei, auf meiner Facebook-Seite. Charlie 2000, 2000 in Zahlen. Fan. Ja, F-A-N, Fan. Oder, das ist die Fanseite, oder Charlie 2000 in Buchstaben. Das seid ihr auch richtig. Und hinterlasst was, dass ich sehe, dass ihr da wart. Wer da war? Erl, das ist deine Tochter, aber die will weg, aber ich will sie überreden. Vielleicht fülle ich sie ab. Wie die Bluse aufknöpft, da schlage ich sie. Aber nicht vor dir, Erl. Was geht, Mann? Gut, es klingt anders. Mach mal lauter. Alter, das ist echt verrückt. Batman. Oh, Mann. So shine bright. Spezial, Uwe Kassen würde jetzt ausflippen. Wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Unterbrechung. Oh Mann.

Ecke. Ja, genau. Jetzt haben wir zwei Stewardessen-Witze, zwei Flugwitze, besser gesagt. Nummer eins. Was trennt drei Säufer von drei Schlampen? Die Cockpit-Tür. Wie wird eine hässliche Stewardess genannt von den Kapitänen? Das ist dann eine Notrutsche. Eine Notrutsche. Jetzt wird gerockt. Also jetzt reicht's. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Das ist zu viel. Barbaren Böbel. Genug ist genug. Bodenlos stark. Ohne Ende geil. Es ist einfach nur peinlich. Völlig ausgeflippt. Say kids, what time is it? Der Wahnsinn. Der unbeschreibliche Wahnsinn. Turn the beat back. Weg mit der Langeweile. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Cool. The hottest remix and party break DJs from Germany. DJ play out. And the corporation, baby. Oh, yeah. Bring your girlfriends and meet me at the hotel. Nachtschwärmer. Da sind drei Jahrzehnte drin. Pitbull, Nightcrawlers und Sugar Hill Gang. Absoluter Wahnsinn. 22:28 Uhr. Halb elf, richtige Nachtschwärmerzeit. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. The girl them kill our chick. Thunderball, let me give it up. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl. Come on the way this time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Cool on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because see the girl, them broke out on the floor. From you the one, I walk this papama. From you the one, a man, we can't turn you on. Girl, make a see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah. Eat, nah, yam, nah, steam fish, nah, nah, green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. It's a sword, but you know we're such a girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy to make it easy out. Ooh. Me have a flash if you come, got this out. And girl, if you want it, you have to contest out. Ooh. And a life where we need set speed up, it is too much as out. Well, woman, the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Cool on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Crazy now, this change of it and a Bridget and flavor show. Ooh, ooh. Time for we make baby now, to stop boy like you are getting shady, yo. Woman, don't play me now, cause I'm a fritz and fart, not greedy, yo. Ooh, ooh. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Ooh, ooh. When they roll with a player like like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, no spark it right here. Keep it undercover. Come in love, all your fits and your blows and your fat and your teeth. I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear with me utter? Well, come on the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Unser gemeinsamer Freund Charlie Harper hat wieder Probleme. Heute habe ich $8,000 beim Pokern verloren. Ich habe keine Ahnung, wo mein Auto ist. Ich habe mich dreimal beinahe übergeben. Und es geht mir trotzdem immer noch besser als dir. Ja, so ist es. Wow, kaum hat er $30 in der Hand, schon bekommt er eine Gehirnblutung. Und, habt ihr schon... Nein. Es ist noch nichts passiert, nur ein paar Küsse und sie hat gemerkt, dass ich einen Gefühlsausbruch hatte. Deine Klosterschwester, sag doch einfach Ständer. Ja. Die Abgründe deiner Verkommenheit erschüttern mich immer wieder. Was? Immer noch? Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Softcell aus den 80ern und Flowride aus der Neuzeit. Passt wie die Faust aufs Auge. Wahnsinn. Und in dieser Sendung laufen praktisch 98% aller solcher Songs. Alle verändert. Nur für euch noch Tremor. Ergibt mich der dunklen Seite der Macht. Ginny, komm, come on. So, das hat mich vorher so angemacht. Mit Falco. Jetzt war immer noch ein Falco-Spezial. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Superstarker Mann. Ginny. Falco von Money G. Den Remix. So heiß. So geil. This is the Superstation. Best music. Bridgenda is never south. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. We rap. Yes, we are radio.

Codex Club in Aachen. Hip-Hop Saturday. Connection complete. Auf zwei Floors, besten Hip-Hop und R&B Sounds. Und im Smokers Tower mixet, gemischte Musik. Und da gibt's die Bottle-Aktion morgen, all night long. Und nach meiner Sendung, kurz nach den Nachrichten, schaltet ihr um direkt ins Codex. Da kommt's direkt von da. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! We like the music. We love the disco sound. Holding it down for the street. Oh, ja, hier kommt meine Endrunde. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Seine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Up on the hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. Yeah, my father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Time, I met a girl of a different kind. We ruled the world, thought I'd never lose her out of sight. We were too young, I think of her now and then. I still hear the songs, reminding me of a friend. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. sexy and I know it. Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? I'm sexy and I know it. Sexy, was hat der alte Mann dir denn gesagt? Hey, yeah. Sexy, wo warst du bloß als der Nacht aufgewacht? Check it out, check it out. Sexy, das tut dem alten Mann doch weh. Du bist ne Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt. She's nothing like the girl you've ever seen. Ja, nach Schimmel, das war's dann langsam wieder. Mit eurem Charlie 2000 hier bei Hitradio am Freitag. Willst du auch noch was dazu beitragen, mein Freund Erl? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ja, ja, das kennen wir. Ich hoffe, ihr habt euch auch wohl gefühlt. Das war's mit Charlie 2000. Schönes Wochenende, schöne Woche. Bis kommenden Freitag. Da gibt's eine Szene, da muss hin. Was sie wollen, das sollen sie schreien. Mir kommt die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Kindl an zum Reimen hier. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst im Weg vor. Sag mal, Leute! Ich will wieder heim. Ich fühl mich da so allein. Brauch keine große Welt. Die will haben noch Fürstenfeld. Ja, und nur Hitradio bringt euch richtig ins Wochenende wie heute. Niemals spüre ich mehr in Wien. War's das jetzt? Das war's! Echt jetzt? Vielen Dank! war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. Auf zu den Nachrichten. Ja, ja, ja. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Tina Menzinger. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen ukrainischen und prorussischen Demonstranten gekommen. Ein Gebäude geriet dabei in Brand, wobei Dutzende Menschen ums Leben kamen. Nach Informationen der Agentur Interfax gab es mindestens 31 Tote. Zugleich hat sich der UN-Sicherheitsrat bei einer weiteren Sondersitzung mit der Krise in der Ukraine befasst. Die Initiative für diese schon 13. Dringlichkeitssitzung zur Ukraine-Krise war diesmal von Moskau ausgegangen, das die Offensive der ukrainischen Armee gegen prorussische Separatisten in dem Gremium anprangern wollte. Russlands UN-Botschafter Vitali Tschurkin forderte einen umgehenden Stopp aller Gewalt. Frankreichs UN-Botschafter erwiderte, Russland habe Banden von Schurken in der Ukraine losgelassen und entdecke nun plötzlich, dass diese Mischung seiner Kontrolle entgleiten könnte. Beinahe zeitgleich stellten US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel weitere Sanktionen gegen Moskau in Aussicht, falls es weiter zur Eskalation der Lage beiträgt. Aus den USA, Sören Gies. Für den früheren Bundestagsabgeordneten Edati wird es unangenehm. Die Ermittler des LKA Niedersachsen haben ihren Abschlussbericht zu den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie vorgelegt. Darin heißt es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, Edati habe nicht nur legale Nacktbilder von Kindern gekauft, sondern von seinem Rechner im Bundestag auch strafbares kinderpornografisches Material heruntergeladen. Edati selbst hatte bisher alle Vorwürfe bestritten. Nach einer Schlammlawine